Mach dein Ding, was auch immer du für richtig hältst. Du bist ehrlich, immer wenn du dich verstellst. Es ging so schnell, leider hielt die Zeit nicht an. Als wir am Abgrund standen, bist du zu weit gegangen. Es fühlt sich scheiße an, wenn Freunde dir den Rücken kehren. Wir sehen ein Tal, aber bauen keine Brücken mehr. Ich bin zurückgekehrt, wo ist dein Revier? Ich bin der King, doch hab mich nie für die Krone interessiert. Hier, du hast Kohle im Visier, auch wenn du oben bist mit mir. Darfst du den Kontakt zum Boden nicht verlieren. Zeiten ändern dich, doch es gibt Dinge, die sich nie verändern. Stress, mein Kopf ist voll wie mein Terminkalender. Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen, hab den Magen leer. Dass ich dir irgendwas bedeutet hab, ist Jahre her. Ich sage gar nichts mehr, alles nur Schein. Wenn ich begraben werd, ist alles vorbei. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hab gesehen, wer du bist, egal ob ich's versteh oder nicht. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hätte jeden Fehler verziehen. Ich nenne keinen Grund, auch wenn es mehrere ich gibt. Ich merke, wie die Tage nicht vergehen. Spar dir deine Mails, du brauchst gar nicht erst so fragen, wie es mir geht. Meine Lage ist meine Lage ist okay. Ich mache halt das Beste draus und plane meinen Weg. Du hast anderes im Sinn, alles kein Problem. Es kommt darauf an, dass man Sachen nicht verdreht und ehrlich zu sich selbst ist. Du hast Erfolg und siehst zufrieden aus, aber wie kannst du heute noch in den Spiegel schauen? Nimm deine Wertsachen, lauf, werd alleine glücklich. Ich hab dir ernsthaft vertraut, du nahmst keine Rücksicht. Weißt du noch, wo du geschlafen und gegessen hast? Es kann nicht sein, dass du alles schon vergessen hast. All der Luxus, wo hast du deinen Wagen her? Wegen mir schwimmst du im Geld, Dagobert. Ich sage gar nichts mehr, alles nur Schein. Wenn ich begraben werd, ist alles vorbei. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hab gesehen, wer du bist, egal ob ich's versteh oder nicht. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hätte jeden Fehler verziehen. Ich nenne keinen Grund, auch wenn es mehrere gibt. Es ist, wie es ist, die Wahrheit tut weh. Ich konnte nicht mal arbeiten gehen. Während ich da saß, wollte der Tag nicht vergehen. Ich hätte mit dir geredet, gar kein Problem. Ja, ich hab gedacht, ich könnte dir vertrauen. Das Schlimme daran ist, ich habe echt daran geglaubt. Ich wollte reden, doch leider warst du nicht vor Ort. Ich fühl mich so, als hätte ich einen Bruder verloren. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hab gesehen, wer du bist, egal ob ich's versteh oder nicht. Ich hab gedacht, dass es passt mit uns zweien. Bruder, keiner sieht mich in der Nacht, wenn ich wein. Bitte lass mich allein. Ich hätte jeden Fehler verziehen. Ich nenne keinen Grund, auch wenn es mehrere gibt.